haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Mann ohne Alibi. In der Zeitung las ich, dass sich die Wirtschaft erkältet hatte und jede Woche ein paar Angestellte aushustete, bis wieder genug Profit gemacht wurde, um neue Leute einzustellen. Mir konnte das eigentlich egal sein. Meine wirtschaftliche Lage befand sich im Dauertief, das nur ab und zu durch einen schönen Scheck erleuchtet wurde. Etwas in der Richtung versprach ich mir von Herrn Probst, der sich verstohlen in meinem Büro umsah. Sieht ein wenig aus wie die Studentenbude, in der ich vor 10 Jahren lebte. Beleidigungen kosten bei mir doppelt. Mein Büro steht schon lange unter Heimatschutz. Am Wochenende besuchen mich japanische Touristen. Und abends gibt es Führungen für ältere Menschen, die sich nicht mehr allein auf die Straße getrauen. Ich habe mich auch selbstständig gemacht vor 2 Jahren. Das Geschäft läuft gut, ich kann nicht klagen. Ich kann dafür wunderbar klagen. Über Klienten zum Beispiel, die nicht zur Sache kommen. Es geht um ein Alibi. Verstehe. Sie haben keines und brauchen eines. Das kann vorkommen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe genug Alibis. Ich lebe von Alibis. Ich bin ein Alibi. Ich betreibe die einzige professionelle Alibi-Agentur der Schweiz. Davon habe ich noch nie etwas gehört. Das ist auch gut so. Mein Geschäft sollte so diskret wie möglich ablaufen. Wir leben von der Mund-zu-Mund-Propaganda und natürlich von Stammkunden. Und jetzt möchten Sie mich für Ihre Agentur anwerben? Nein, ich möchte, dass Sie nach einem Mann suchen. Nicht nach einem Alibi? Die Sache ist ein wenig kompliziert. Nur zu, die Uhr läuft. In spätestens einer Viertelstunde ist der erste Vorschuss fällig. Sie könnten schon mal mein Sparschwein mit einer milden Gabe beglücken. Ich habe es prallvoll von einem Klienten geschenkt gekriegt. Leider waren nur Knöpfe drin. So viel zur Ehrlichkeit auf dieser Welt. Seit einer Woche wird ein Mann vermisst. Aha. Er heißt Stein. Anton Stein. Er wollte von mir ein Alibi für einen bestimmten Abend. So. Ich richtete alles perfekt ein und ging zu einem Eishockeyspiel. Stein, so sein Alibi, hat mich zu diesem Spiel begleitet. Tatsächlich aber ging ich alleine hin, schrieb mir auf, wann die Tore fielen und andere Auffälligkeiten. Aha. Das Eis musste zum Beispiel einmal zusätzlich gereinigt werden, weil Zuschauer Gegenstände aufs Eisfeld warfen. Um 23 Uhr war verabredet, dass ich mich mit Stein auf einem Parkplatz treffe, um ihn mit der Eintrittskarte und allen Details zu versorgen. So. Doch Stein ist nicht aufgetaucht und wird seither vermisst. Die Polizei würde sich über einen Anruf von Ihnen freuen. Das ist unmöglich. Dadurch käme meine Agentur in die Schlagzeilen. Das wäre das Ende. Verstehen Sie? Hat Ihnen Stein gesagt, weshalb er ein Alibi benötigte? Nein. Mit keinem Wort. Einige Klienten sind ganz offen. Stein aber sagte kein Wort. Nur, dass er ein Alibi für die Zeit von 20 Uhr bis 22.30 Uhr buchen möchte. Und ich soll jetzt nach Stein suchen. Meine Agentur und ich dürfen nicht in die Schlagzeilen geraten. Und wenn er tot ist, ist mir das auch recht. Also, Sie wissen schon, wie ich das meine. Nicht ganz. Könnten Sie vielleicht ein paar alte Knöpfe gebrauchen? Stein hat mir für das Alibi 500 Franken bezahlt. Ist es Ihnen recht, wenn ich diesen Betrag als Vorschuss überweise? Bei mir wird nichts überwiesen, bar auf den Tisch. Das ist meine Devise. Dann muss ich schnell zum Automaten runter. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass Automaten auch mehr als nur 500 ausspuckten. Doch als er zurückkam, legte er mir lediglich die versprochenen 500er auf den Schreibtisch. Dazu einen Zettel, auf dem eine Beschreibung von Stein und seine Adresse drauf stand. Als erstes erkundigte ich mich bei der Polizei nach dem Stand der Ermittlungen. Stein, sagten Sie. War das dieser Betrüger, der alten Frauen Unterröcke verkaufte, die angeblich vor Handystrahlen schützen? Stein ist spurlos verschwunden vor einer Woche. Ihrem Gehirn kann es im Übrigen nur gut tun, wenn es ein wenig erwärmt wird. Die 3 Zellen frieren nämlich, weil sie sich so einsam fühlen. Anton Stein. Ziemlich mysteriös, Maloney. Ging eines Abends von zu Hause weg, angeblich, um sich ein Eishockeyspiel anzuschauen, und ist seither nicht mehr gesehen worden. Vielleicht hat er sich in einen der ausländischen Spieler verliebt und ist mit ihm nach Finnland oder Kanada durchgebrannt. Er soll sich im Hallenstadion mit jemandem getroffen haben. Geschäftlich. Stein interessierte sich nämlich nicht für Eishockey. Das hat uns seine Frau bestätigt. Wie hieß sie doch gleich? Hier. Frau Stein. Genau. Hat Frau Stein Sie engagiert, Maloney? Die bedauernswerte Frau. Zuerst verschwindet Ihr Mann und jetzt auch noch Ihr Geld. Sie sollten eine Plakette tragen, Maloney. Mich zu engagieren ist schädlich für Ihr Bankkonto. Oder so ähnlich. Er wandte sich wieder seiner Lieblingsbeschäftigung zu und blätterte in einem Rätselheft, das auf einem Stapel von Akten lag, die vermutlich alle ungelöste Kapitalverbrechen zum Thema hatten. Ich fuhr an den Stadtrand zu Frau Stein. Laut meinem Klienten war Herr Stein über 60 Jahre alt. Frau Stein sah eher aus wie die Tochter eines 60 Jahre alten Mannes. Ein Privatdetektiv. Warum nicht? Die Polizei scheint nicht gerade intensiv nach meinem Mann zu suchen. Für ein bescheidenes Honorar würde ich keine Ruhe geben, bis ich weiß, was mit Ihrem Mann geschehen ist. Wenn er entführt wurde, hätten sich die Entführer längst gemeldet. Es gibt also nur zwei Möglichkeiten. Er ist abgehauen oder er ist tot. Abgehauen ist er nicht. Was macht Sie so sicher? Mein Mann ist mir hörig. Er hält es keinen Tag ohne mich aus. Dann schließen Sie auch aus, dass er eine Geliebte hat und sich mit dieser vergnügt. Er hat mich? Wozu braucht ein Mann, der mich hat, eine Geliebte? Männer sind manchmal seltsam. So? Ja. Sind Sie das? Sind Sie auch seltsam? Stehen Sie auf hässliche Frauen? Ich bin eher der durchschnittliche Typ. So sehen Sie auch aus. Sie könnten mir behilflich sein. Stets zu Diensten. Sehen Sie den Schrank da vorne? Ja. Massive Kastanie. Ich möchte ihn in diese Ecke stellen. Wenn ich emotional aufgewühlt bin, muss ich Möbel rücken. Geht es Ihnen auch so? Ich bevorzuge in emotional aufgeladenen Situationen das Heben eines gut gefüllten Whiskyglases. Mein Mann und ich trinken nicht. Wussten Sie nicht, dass Alkohol ein Zellgift ist? Möbel rücken hingegen hält gesund. Na los, packen Sie mit an. Nach dem Schrank war das Sofa, das Bett und schließlich ein Tisch mit Granitplatte an der Reihe. Als ich das Haus wieder verließ, konnte ich gut nachvollziehen, wie sich im Mittelalter jemand gefühlt haben musste, der gerädert, gestreckt und kopfüber aufgehängt worden war. Ich legte mich in mein Büro unter den Schreibtisch und schlief ein. Am späten Abend wachte ich wieder auf. Mein Klient rief an und wir trafen uns vor einem Kebabstand. Was ist los? Sie bewegen sich wie ein Greis, dem man gerade ein neues Hüftgelenk implantiert hat. In meinem Beruf sind Abnutzungserscheinungen normal. Sie sagten am Telefon, dass sich Herr Stein bei Ihnen gemeldet hat. Ja, ein äußerst seltsamer Anruf. Er möchte, dass ich ihm ein Alibi für die vergangene Woche beschaffe. Und Sie sind sicher, dass es Stein original war und keine plumpe Fälschung? Absolut. Der Mann lebt. Ich habe mich mit ihm verabredet. Ich möchte, dass Sie dabei sind. Mir ist das nicht geheuer, ehrlich gesagt. Das kann ich gut verstehen. Der Vorschuss ist allerdings aufgebraucht. Ja. 500 Franken für ein Gespräch bei der Polizei und bei Frau Stein? Das ist unglaublich. Sie haben absolut nichts herausgefunden. Ich werde mich bei Ihrem Verband beschweren. Mein Verband müsste schon längst gewechselt werden. Er riecht ein wenig abgestanden. Gut, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie dürfen hier so viel essen, wie Sie möchten. Ich bezahle es und dafür begleiten Sie mich zu Herrn Stein. Meinetwegen. Sie treffen sich mit Stein in dessen Haus. Nein, nein. Er möchte sich mit mir in einer leerstehenden Fabrik treffen. Glauben Sie, dass er geistig verwirrt ist? Vielleicht hat er ja Alzheimer und weiß es nicht. Das war natürlich eine Möglichkeit. Die Augen meines Klienten weiteten sich, als ich die dritte Bestellung aufgab. Wenn es darauf ankommt, ist mein Magen so gefräßig, wie meine Brieftasche leer ist. Das Fabrikgelände befand sich im Norden der Stadt. Der Wind heulte durch die verlassenen Gebäude und es lag überall Unrat herum. Jemand hatte sogar eine komplette Küche auf dem Gelände entsorgt. Beim Backofen fehlte die Tür, was einer Katze gelegen kam. Sie lag im Backofen und schlief. Wir fanden Herrn Stein im Untergeschoss einer ehemaligen Turbinenfabrik. Ist das nicht fantastisch? Wie in einem dieser Endzeitfilme. Ich liebe solch malerische Kulissen. Das ist schöner als jeder Sonnenuntergang. Ist das einer Ihrer Mitarbeiter? Wird er mir ein Alibi verschaffen? Vielleicht. Zuerst sollten wir uns darüber unterhalten, weshalb Sie vor einer Woche nicht auf dem Parkplatz erschienen sind. Ich habe es mir anders überlegt. Zuerst wollte ich es nur ausprobieren, 3 Stunden lang. Dann gefiel mir das so gut, dass ich eine Woche blieb. Das muss aber eine tolle Frau sein und sie ein Vermögen gekostet haben. Ich bezahle nicht für Frauen, außer für meine eigene. Ein kleiner Scherz. Aber eigentlich ist mir gar nicht nach Scherzen zumute. Uns auch nicht, Herr Stein. Weshalb haben Sie uns hierher bestellt? Weil ich die ganze Woche hier war. In diesem Loch? Aber was machen Sie hier? Es war ein spirituelles Erlebnis. Glauben Sie mir? Sehen Sie, die Tür, die war eine Woche lang abgeschlossen. Eine Woche in völliger Dunkelheit. Nur die kleine chemische Toilette, ein Wassertank mit Wasser für eine Woche, 2 Laibe Brot. Und ich bin ein neuer Mensch. Ich habe mich losgesagt von allem Materiellen, wenigstens für eine Woche. Kein Verlangen nach meiner Frau und das, obwohl ich hier hörig bin. Ich kannte vom 3. Tag an nur noch ein Verlangen, jenes nach einem Stück Brot. Sie haben sich freiwillig in eine Zelle einsperren lassen und eine Woche bei Wasser und Brot verbracht? Ja, ist das nicht fantastisch? Das sollten Sie auch mal machen. Wozu benötigen Sie ein Alibi, wenn Sie die ganze Zeit hier waren? Das ist doch ganz einfach. Herr Stein möchte nicht, dass seine Frau von dieser Verrückten, ich meine, von diesem Erlebnis erfährt. Meine Frau weiß bereits, wo ich war und wo ich bin. Ich habe sie angerufen. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Sie hatten ein Handy in der einsamen Zelle. Ich habe meine Frau mit dem Handy von Herrn Bachmann angerufen. Wer ist Herr Bachmann? Ja, er hat dies hier für mich ermöglicht. Diese Tür wurde heute Nacht, als ich schlief, wie verabredet geöffnet. Ich verließ die Zelle und wollte mich bei Herrn Bachmann bedanken. Ein interessanter Mensch übrigens. Ist zu Fuß durch die Wüste Gobi, ein reizender Pleonasmus, ne? Marschiert und hat einmal mehrere Tage auf einem kleinen Felsvorsprung verbracht. Menschen gibt es. Eigentlich müsste ich aber von Herrn Bachmann in der Vergangenheitsform sprechen. Ist er tot? Er liegt weiter hinten neben einem rostigen Metallhaufen und er hat ein hässliches Loch im Kopf. Jetzt verstehe ich, weshalb Sie ein Alibi benötigen. Das wird aber teuer. Ich würde sagen 10.000. Sie heißt Mariella und sie wird Ihnen als erstes einen Knutschfleck verpassen. Ihre Freundin Laura wird bezeugen, dass Sie mit Mariella eine Woche lang zusammen waren. Das ist gut. Und was macht dieser Herr? Wird er bezeugen, dass er von Laura weiß, dass ich die ganze Zeit mit dieser Mariella zusammen war? Dieser Herr ist Privatdetektiv und er würde für ein bescheidenes Honorar von 10.000 nach dem Mörder von Herrn Bachmann suchen. Aber wenn ich ein Alibi für die Tatzeit habe, spielt es für mich keine Rolle mehr, wer ihn getötet hat. Denken Sie an die Hinterbliebenen. Das soll die Polizei erledigen. 10.000, sagten Sie, für das Alibi? Ich hätte da noch eine Frage. Wenn ich diese Mariella und diese Laura bezahle, darf ich die beiden dann auch, also ich meine, so richtig, so, meine Frau muss davon ja nicht unbedingt etwas erfahren, aber die beiden könnten ihre Rolle überzeugender spielen, wenn ich sie beide oder zumindest diese Mariella... Was meinen Sie? Ich hörte, dass Sie sich auf einen höheren Preis einigten. Offenbar war Herr Stein durchaus bereit, für die Dienste gewisser Damen zu bezahlen. Ich gehörte zu der Sorte Männer, denen es leicht fiel, die leichten Damen zu ignorieren. Sie passten nicht in mein Monatsbudget. Der Mann, der mir wenig später gegenüberstand, passte mir auch nicht. Ganz prinzipiell nicht. So habe ich mir Ihr nächstes Büro immer vorgestellt, Maloney. Fehlt nur die Rheumadecke und das Skelett Ihres letzten Klienten. Dieser hier ist noch nicht skelettiert und der war auch nicht mein Klient. Und Sie sind natürlich ganz zufällig hier vorbeigekommen. Haben Sie in den Abfällen gewühlt und nach etwas Essbarem gesucht. Sie sollten sich bei der Suppenküche verköstigen und nicht den wilden Katzen das Futter wegstehlen, Maloney. Das ist immer noch besser, als mit Steuergeldern Kreuzworträtsel zu lösen. Kreuzworträtsel werden in ein paar Jahren zum Pflichtstoff an den Schulen gehören, Maloney. Bei Kreuzworträtseln werden nämlich beide Gehirnhälften gleichermaßen beansprucht. Das ist erwiesen, Maloney. Bei Ihrem Schrumpfgehirn dürfte das sowieso keine Rolle spielen. Ihre linke Hälfte weiß vermutlich nicht einmal, dass eine rechte vorhanden ist, weil sie kaum zu sehen ist. Was aber ist mit der Leiche? Üble Sache, Maloney. Vermutlich mit einem Hammer die Schädeldecke zertrümmert. Ist schon seit 2 bis 3 Tagen tot. Der Mann hat vermutlich hier unten gewohnt. Wir fanden weiter vorne ein chemisches Klosett und einen leeren Wassertank. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Dieser Mann sieht aus wie ein Geschäftsmann, konnte sich aber offenbar keine Wohnung mehr leisten. Dagegen sollte etwas unternommen werden, Maloney. Ich sagte ihm, dass vermutlich jemand ähnlich gedacht hatte. Denn der Tote war keineswegs obdachlos. Ein paar Anrufe genügten und ich wusste mehr über Herrn Bachmann als über alle meine Nachbarn. Der Tote hinterließ einen ratlosen Freund und ein leeres Bankkonto. Wir lebten zusammen, ja, aber zuletzt war das keine Liebe mehr. Er war öfter im Spielcasino als bei mir. Sein ganzes Geld hat er verprasst. Also ich bin wieder zu meiner Ex-Frau zurückgekehrt. Sie trägt ihre Haare jetzt ganz kurz und macht Bodybuilding. In ein paar Jahren sieht sie aus wie ein Mann. Was will ich mehr? Wussten Sie, dass Herr Bachmann gegen Bezahlung Leute in Zellen sperrte und wie Gefangene hielt? Ach, das hat er mit mir auch schon gemacht. Ja, angeblich soll es befreiend sein. Ich fand es allerdings nur langweilig. Auf das Fernsehen kann ich gut verzichten, aber den ganzen Tag ohne SMS, also das ist trostlos. Wann hatten Sie zuletzt mit ihm gesprochen? Ja, wir sprachen eigentlich nie miteinander, lief alles über SMS. Ja, meine Ex-Frau ist ein wenig altmodisch. Sie möchte 2-mal am Tag mit mir sprechen, manchmal sogar nachts. Aber das werde ich ihr auch noch abgewöhnen. Wozu soll man sprechen, wenn man eine SMS schicken kann? Gibt es in Ihrer Familie noch andere Fälle von Geisteskrankheit? Ein Onkel von mir ist Pfarrer, aber die anderen sind ganz normal. Hatte Ihr Freund Beziehungen zu anderen Männern? Das kann schon sein, aber das ist mir egal. Es interessiert Sie nicht, wer Ihren Freund erschlagen hat? Doch, das interessiert mich schon, aber ich meine, mich interessiert auch, wie der Sommer in Indien riecht oder das Wasser in Honduras schmeckt. Ja, schicken Sie mir eine SMS, wenn Sie wissen, wer es war. Er schrieb mir seine Handynummer auf und ich steckte sie ein, ohne ihm etwas zu versprechen. Es war schon spät in der Nacht, als ich bei Steins vorfuhr. Es brannte noch Licht und Frau Stein war so frei, mir die Tür zu öffnen und mir ein Lächeln zu schenken. Mein Mann kommt gleich. Sie haben ihm verziehen. Ich habe auch meine kleinen Schwächen. Ab und zu stört Sie das? Mich stört, dass ein Mann getötet wurde und sich niemand so richtig daran stört. Bezahlen wir nicht genug Steuergelder, damit sich die Polizei um so etwas kümmern kann? Weißt du, wo der Hammer ist, Liebes? Was für ein Hammer? Maloney, so heißen Sie doch. Ja. Arbeiten Sie jetzt doch für Herrn Probst? Ihre Frau fragte gerade, was für ein Hammer. Ich finde das eine sehr, sehr interessante Frage. Genau, ein Hammer. Er ist weg, lag unten im Keller. Ich stelle ein wenig um, muss einen Nagel einschlagen. Der Hammer aber ist weg. Der ist doch letzten Sommer kaputt gegangen. Ist er nicht. Er hing vor 2 Wochen noch im Keller. Garantiert. Aber das interessiert Herrn Maloney kaum. Und ob mich das interessiert? Herr Bachmann wurde nämlich mit einem Hammer erschlagen. Mit unserem Hammer? Doch nicht mit unserem Hammer, mit irgendeinem Hammer. Ich glaube, ich möchte den Schrank doch lieber wieder in dieser Ecke. Helfen Sie mir, Maloney? Mir schmerzte das Kreuz bereits beim Anblick des Monsters aus Holz und Beschlägen. Ich verabschiedete mich und fuhr zurück in mein Büro. Bei einem Glas Whisky überlegte ich mir, wie alles zusammenpassen könnte. Die Leiche, der Hammer und das nette Paar. Am Morgen brummte mir der Schädel, ohne dass ich zu einer Lösung gekommen wäre. Offenbar fehlte mir in der Rechnung noch die große Unbekannte. Sie erschien um 10 Uhr in meinem Büro. Mein Name ist Sabrina. Ich bin die Schwester des ermordeten Herrn Bachmann. Das hört sich gut an und sieht noch besser aus. Danke. Ich arbeite als Callgirl. Sie können mich jederzeit buchen. Gibt es heute keine Frauen mehr, die es aus Freude und Leidenschaft tun? Doch, die gibt es. Ab 500 bin ich vor lauter Freude und Leidenschaft nicht mehr zu bremsen. Das glaube ich Ihnen gerne. In meiner Jugend hätte ich so etwas wie Sie gerne auf dem Frühstückstisch gehabt. Und jetzt hätten Sie so etwas wie mich vermutlich am liebsten rund um die Uhr, aber ohne Verpflichtungen, stimmt's? Ich kenne die Seele des reiferen Mannes. Und ich kenne die Seele geldgieriger Frauen. Sie würden auch über Leichen gehen. Ich habe mit dem Tod meines Bruders nichts zu tun. Und ich möchte nichts mit der Polizei zu tun haben. Das kann ich gut verstehen. Und womit kann ich Ihnen dienen? Er rief mich vor einer Woche an. Wir trafen uns. Und er gab mir einen Schlüssel. Er erzählte mir, dass sich ein reicher Idiot für 5.000 in einem Keller einsperren ließ, bei Wasser und Brot. Sagten Sie 5.000? Haben diese Menschen keine Schamgrenze? Mein Bruder war spielsüchtig. Er wollte das Geld gleich ins Casino tragen. Er gab mir ein paar Hunderter ab. Dafür sollte ich in einer bestimmten Nacht die Kellertür öffnen, damit der reiche Idiot wieder raus kann. Und das haben Sie auch getan? Ja. Ich ahnte natürlich nicht, dass mein Bruder tot ganz in der Nähe lag. Es stank ziemlich da unten, aber wer denkt schon an so etwas? Eine tote Katze, dachte ich, oder ein Hund. Aber doch nicht mein Bruder. Es ekelte mich. Ich machte mich so rasch wie möglich wieder aus dem Staub. Verstehe. Wenn Sie die Tür nicht geöffnet hätten, würde Herr Stein noch immer bei Wasser und Brot seine Seele erkunden. Sie sollten sich an diesen Brunner wenden. Den Geliebten Ihres Bruders. Ein unmöglicher Mensch ist das, ein Masseur. Verlässt seine Frau, weil er sich angeblich in meinen Bruder verliebt hatte. Spätes Coming Out und so. Und jetzt lebt er wieder mit Mutti und ist wieder ein Hetero. Weil ihm das Geld ausgegangen ist und seine Ex-Frau ziemlich viel davon hat. So ist es nämlich, nur wegen des Geldes. Was Ihnen natürlich völlig fremd ist. Wie hoch, sagten Sie, ist Ihr Stundenlohn für horizontale Dienste? Das ist etwas anderes. Ich würde nie einen Mann nur wegen des Geldes heiraten. Ich würde auch nie einen meiner Kunden heiraten. Das eine ist das Geschäft, das andere ist die Liebe. Das klingt nicht schlecht. Wie viel Liebe darf es denn sein? Mein Herz ist zwar nicht mehr das Jüngste, aber es schlägt noch ohne Schrittmacher. Ich verliebe mich nur in Männer unter 30, schwarzhaarig, ohne Brusthaare und mindestens 1,85 Meter groß. Und die meisten dieser Männer kommen auch aus besserem Haus. Da kann ich leider nichts dafür. Mein Herz ist auch nicht frei von materiellen Wünschen. Offenbar war die Liebe im neuen Jahrtausend nicht mehr das gleiche wie auf jenem Planeten, auf dem ich vor langer Zeit geboren worden bin. Die schöne Sabrina ließ mir ein Kärtchen mit ihrer Handynummer zurück. Ich hatte nichts Gescheiteres zu tun und besuchte die Familie Stein. Nur die Dame des Hauses war anwesend. Mein Mann arbeitet. Er vermittelt Immobilien. Besondere Objekte für besondere Menschen. Verstehe, verstehe. Leerstehende Fabriken und stinkende Verliese. Ach, Sie verstehen gar nichts. Mein Mann hat sich übrigens geirrt. Der Hammer ist tatsächlich letzten Sommer in die Brüche gegangen. Das überrascht mich nicht. Vermutlich ist er nach der Woche mit Wasser und Brot jetzt wieder ganz auf Sie fixiert. Wie machen Sie das bloß? Das geht Sie gar nichts an. Ich muss jetzt zu meiner Kosmetikerin. Und anschließend benötige ich eine Massage. Mein Teint litt sehr unter den Turbulenzen der vergangenen Tage. Sie strich sich über ihre makellose Gesichtshaut. Ich verabschiedete mich und wartete draußen. Mit meinem Handy rief ich die Polizei an. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, Frau Stein zu folgen. Von der Kosmetikerin zum Masseur, der offenbar in einem Sonnenstudio arbeitete. Der Polizist erschien wenig später mit einem Haftbefehl. Was ist los, Maloney? Weshalb soll ich diese zwei netten Menschen verhaften? Haben sie sich unsittlich auf der Sonnenbank vergnügt? Die beiden haben Herrn Bachmann auf dem Gewissen. Das ist eine Unverschämtheit. Meine Anwälte werden sie zu Hackfleisch verarbeiten. Genau, genau. Wir kennen uns nicht. Wir sind uns zufällig begegnet. Edith... Halt den Mund! Sie kennen zufällig Ihren Vornamen. Es geht nicht mehr, Edith. Ich habe Gewissensbisse. Dieser Mann hat Herrn Bachmann ermordet? Mit einem Hammer? Aus Ihrem Keller, ja. Edith hat ihn mir geschenkt. Halt den Mund! Ich verstehe nur Solario, Maloney. Haben die beiden einen Sonnenstich, oder was ist mit Ihnen, Maloney? Zu viel Whisky und zu wenig Alka-Seltzer? Die beiden haben ein Mordkomplott ausgeheckt. Ein ziemlich raffiniertes. Sie sind ein Fantast. Sie wollten Ihren Mann loswerden und Herr Brunner seinen Freund, der sein Geld in Spielcasinos verprasste. Genau. Psst. Ich vermute, dass Sie Ihrem Mann gefolgt sind. Genauso wie Herr Brunner seinem Freund gefolgt ist. Sie wussten, was da unten im Keller gespielt wurde. War es Frau Stein, die die Idee hatte? Was für eine Idee, Maloney? Haben Sie gemeinsam Herrn Bachmann getötet? Wenn ja, dann verhafte ich Sie jetzt wegen Mordes. Ja. Nein. Unentschieden, Maloney. Kommt es jetzt zur Verlängerung? Sie wussten nicht, dass Herr Bachmann seine Schwester darum bat, den Kellerraum zu öffnen, damit Herr Stein wieder raus konnte. Sie rechneten sich aus, dass Herr Stein ohne Wasser in dem Loch verdursten würde. Es hätte ausgesehen, als wäre Stein entführt und einer der Entführer ermordet worden. Und sie beide wären aus dem Schneider gewesen. Ich weiß nicht, Maloney. Diese beiden netten Menschen sehen nicht aus wie skrupellose Mörder. Sehen Sie die Wangenknochen der Frau. So etwas habe ich in unserer Verbrecherkartei noch nie gesehen. Also ich bereue die Tat. Ich war wie von Sinnen, als ich zuschlug. Ich kenne diesen Mann nicht, habe ihn nie zuvor gesehen und weiß auch nicht, weshalb er mich so seltsam anschaut. Aber Edith... Ich möchte jetzt meine Anwälte sprechen. Sie heißen Graber, Deubelhardt, Kramer, Fischlin und Wacker. In dieser Reihenfolge. Die Anwälte waren gut. Frau Stein konnte nichts nachgewiesen werden. Dennoch verlor sie, denn ihr Mann ließ sich scheiden und zog sich in eine Höhle auf Sizilien zurück. Er schickte mir eine Ansichtskarte. Ein paar Wochen später erhielt ich Besuch. Erinnern Sie sich an mich? Leidenschaft für 500. Anruf genügt. 400. Ich gehe mit der Zeit. Die Rezession zwingt mich dazu. Und jetzt suchen Sie potenzielle Kunden auf. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Ich kann viel besser schlafen, seit ich weiß, dass der Mörder meines Bruders im Gefängnis sitzt. Ist es hier drin so warm oder öffnen Sie den Knopf Ihrer Bluse aus Dankbarkeit? Für Sie würde ich es für 200 tun. Was denn? Noch einen Knopf öffnen? Sie wissen schon. Wir könnten vorher etwas essen gehen. Und die Rechnung zahlt der Olle Maloney. Ist es nicht ein Vergnügen, eine schöne junge Frau auszuführen? Ich wüsste da ein charmantes kleines französisches Restaurant. Ich plünderte mein Sparkonto und ging mit ihr essen. Danach fuhren wir zu ihr. Sie nahm sich viel Zeit für mich und mein Geld. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Mann ohne Alibi.